deinen Kumpels in eine Bar. Und als er morgens erwachte, war er immer noch blau. Und neben ihm lag eine tonnenschwere Frau. Schuld war nur der Whisky-Cola, was kann ich dafür? Schuld war nur der Whisky-Cola, bitte glaube mir. Denn wenn wir Whisky-Cola trinken gehen, werden plötzlich alle Frauen schön. Schuld war nur der Whisky-Cola, das musst du verstehen. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder weiß so dich, ja, ja, der Whisky-Cola. Weil dieser Whisky-Cola so lecker ist. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder weiß so dich, ja, ja, der Whisky-Cola. Weil dieser Whisky-Cola so lecker ist. Klingelt es an Guidos Tür? War es wieder diese Frau oder waren es wir? So ganz erkennen konnte Guido es nicht, denn er war wieder rappelvolle dicht. Schuld war nur der Whisky-Cola, was kann ich dafür? Schuld war nur der Whisky-Cola, bitte glaube mir. Denn wenn wir Whisky-Cola trinken gehen, werden plötzlich alle Frauen schön. Schuld war nur der Whisky-Cola, das musst du verstehen. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder weiß so dich, ja, ja, der Whisky-Cola. Weil dieser Whisky-Cola so lecker ist. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder weiß so dich, ja, ja, der Whisky-Cola. Weil dieser Whisky-Cola so lecker ist. Doch die Geschichte ist noch lang nicht aus. Sie war danach schwanger, seine dicke Maus. Und sie zog uns an Guido vor den Traualtar. Er wusste damals nicht, wie ihm geschah. Schuld war nur der Whisky-Cola, ich war total blau. Schuld war nur der Whisky-Cola, nun hab ich diese Frau. Weil ich betrunken mit dir schlief, vergaß ich das Präservativ. Schuld war nur der Whisky-Cola, Mann, war ich naiv. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder war ich so dicht, ja, ja, der Whisky-Cola. Jetzt ist damit Schicht, nie wieder Whisky-Cola. Alkoholverzicht. Weiß das Kneipenlicht, nein, nein, der Whisky-Cola. Oder war ich so dicht, ja, ja, der Whisky-Cola. Nie wieder Whisky-Cola, Alkoholverzicht. Da ist das Kneipenlicht, ja, ja, in der Whisky-Cola. Oh, war ich so dicht, ja, ja, der Whisky-Cola. Da ist das Kneipenlicht, nie wieder Whisky-Cola, Alkoholverzicht. Da ist das Kneipenlicht, ja, ja, in der Whisky-Cola. Oh, war ich so dicht, ja, ja, der Whisky-Cola. Fett.